DJ Session mit DJ Seinfeld. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem super groovy Set von dem Schweden DJ Seinfeld. Der ist spätestens seit seiner Nummer Now You Do ein fester Begriff in der internationalen House-Szene. Viel Spaß höre ich euch jetzt mit seinem einstündigen Mix. Mit DJ Seinfeld. Hier ist die 1 Live DJ Session mit DJ Seinfeld. Der nächste Track heißt Harder, Better, Faster, Stronger und ist ein Edit der Deathpunk-Nummer, der hier von Luke Alessi und Jordan Brando kommt. Viel Spaß weiterhin mit dem Mix. DJ Session mit DJ Seinfeld. We'll be right back. Ihr hört die 1Live DJ Session heute mit einem DJ Set von DJ Seinfeld. Seine eigene Musik lässt sich übrigens ziemlich gut einordnen zwischen den Sachen, die bisher gelaufen sind. Eine Mischung aus Deep House, Disco und Lo-Fi gepaart mit vielen sphärischen Elementen. Viel Spaß wünsche ich weiterhin mit DJ Seinfeld hier in der 1Live DJ Session. Session mit DJ Seinfeld. We'll be right back. Ihr hört gerade das DJ-Set von DJ Seinfeld hier in der 1Live DJ-Session und ich sag mal viel Spaß weiterhin mit seinem Mix. Said that I'm calm, know that I'm cool. Said that I'm calm, know that I'm cool. Look at the Burberry buckle. Say I'm a clown, bitch, ow. Bad ones, I gotta juggle. Sexy face, sexy waist. Man could do with a cuddle. Man could do with a couple. Just spilling my Amia. Said that I'm calm, know that I'm cool. Look at the Burberry buckle. Say I'm a clown, bitch, out. Bad ones, I gotta juggle. Sexy face, sexy waist. Man could do with a cuddle. Man could do with a couple. Yeah. Das gerade war One More Time von Daft Punk in einem Edit hier in der 1Live DJ Session mit dem DJ und Produzenten DJ Seinfeld aus Schweden. Weiterhin viel Spaß wünsche ich euch mit seinem Mix. There's nothing else, just remember. Ihr hört die 1Live-DJ-Session heute mit einem DJ-Set von DJ Seinfeld. International bekannt geworden ist der mit dem Track Now You Do gemeinsam mit Confidence Man. Und weil das so gut geklappt hat, haben die drei sich für die Nummer The Right wieder zusammengetan. Beide gibt es jetzt nach einem weiteren DJ Seinfeld-Edit jetzt hier zu hören. Viel Spaß wünsche ich euch damit. Jetzt live. DJ Session mit DJ Seinfeld. Can it get? You never used to listen, now you do. Hört gerade das DJ-Set von DJ Seinfeld hier in der 1 Live DJ Session. Das gerade war die Nummer, die 2023 einer der Tracks des Sommers war. Viel Spaß weiterhin mit DJ Seinfelds Mix. DJ Session mit DJ Seinfeld. Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit dem Set von DJ Seinfeld, aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht's natürlich direkt weiter mit einem Mix von einem unserer Residents. In dieser Woche mit einem Set vom deutschen Star-DJ Topic. Als Abschluss gibt's jetzt hier noch die Hits Glue von Bicep und Say It Right von Nelly Furtado als Mashup.